Jedes Jahr im Frühling, meist in den Monaten April und Mai, sind einige Gebiete der Eifel von einer gelben Narzissenpracht übersät. Vor allem im Perlenbach- und Furzbachtal bei Monschau, sowie im Olivtal bei Hellental breiten sich rund 6 Millionen wild wachsende kleine Narzissen auf einer Fläche von bis zu 280 Hektar zu großen gelben Teppichen aus und kündigen den Frühling an. Zwar stehen sie unter Naturschutz, jedoch handelt es sich um ein natürliches Phänomen und nicht um ein von Menschenhand gestaltetes. Sie brauchen viel Licht und strecken ihre Köpfe in Richtung Sonne aus, sobald diese stark genug scheint. Die abgelegenen Bachtäler, in denen sie wachsen, wurden seit dem 12. Jahrhundert zur Heugewinnung genutzt. Im Vorfrühling wurden sie mit einem speziellen Bewässerungssystem, den sogenannten Flüzengräben, mit dem schwebstoffhaltigen Bachwasser gedüngt. Auf diese Weise entstanden über die Jahrhunderte diese Wiesen, die sich im Frühjahr in ein Blumenmeer verwandeln und Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere sind. Erst im Juli wurden die Wiesen gemäht, lange nach der Narzissenblüte. Von der Landwirtschaft wird das Gebiet heute nur extensiv genutzt, es darf nicht gedüngt werden und es wird nur einmal spät im Jahr gemäht. So entsteht Raum für die wild wachsenden Narzissen, den Bärwurz und viele andere Tier- und Pflanzenarten. Und so sind nun viele Wiesen im Frühjahr über und über mit den Narzissen bedeckt. Ein Naturschauspiel, das es so in Deutschland nur in der Eifel und im Hunsrück gibt. Die Gemeinden Hellental und Monschau bieten auf ihren Internetseiten einen Infoticker an, der jedes Frühjahr über den aktuellen Stand der Narzissenblüte informiert. Es gibt während der Blütezeit auch geführte Wanderungen zu den Narzissengebieten. Außerdem haben beide Gemeinden Wander- und Rundwege zu den Narzissenwiesen ausgeschildert. Das Perlenbach- und Furzbachtal erreicht man mit dem Bus ab Monschau bis Höfen und ab dort weiter zu Fuß. Ins ca. 12 Kilometer entfernte Olivtal gelangt man nur zu Fuß. Nächster Bushalt wäre Hellental, Hollerath, Zollstelle. Von dort sind es etwa 4,5 Kilometer. Der Besenginster ist eine typische Eifelpflanze. In den Monaten Mai und Juni verwandelt die Ginsterblüte die Eifel in eine goldgelbe Landschaft. Aufgrund der strahlenden Farbe wird es umgangssprachlich auch Eifelgold genannt. Heute ist vor allem die Dreiborner Hochfläche im Nationalpark Eifel für ihre Besenginstervorkommen bekannt, aber auch an den Marren oder auf den Wiesen der Südeifel findet man ihn. Der Besenginster wächst als Strauch und ist zudem ein echter Sonnenanbeter, er mag warme sonnige Standorte. Der Name des Besenginsters rührt daher, dass aus ihm früher Besen gefertigt wurden. Die Besenginsterheiden der Eifel sind eine Hinterlassenschaft der bis zum Ende des 19. Jahrhunderts praktizierten extensiven Landnutzung. Hierbei wurden die als Weideland genutzten Randlagen der kargen Eifelböden nur sporadisch als Felder bewirtschaftet. Bei der natürlichen Begrünung im Rahmen dieser Feldheidewechselwirtschaft breitete sich der schnellwüchsige Besenginster als eine der ersten Pflanzenarten auf den brachliegenden Feldern aus. Als Pionierpflanze, deren Samen im Boden über Jahrzehnte keimfähig bleibt, wächst der Besenginster aber auch auf nährstoffarmen Standorten wie Felsen, Wegrändern oder im mageren Grünland. Auf Freiflächen verhindert der Tiefwurzler, dass starke Regenfälle den Boden wegschwemmen. Gleichzeitig bewirken die stickstoffbindenden Bakterien in den Wurzelknöllchen des Besenginsters eine Verbesserung der Bodenqualität durch die Bildung organischer Stickstoffverbindungen. Die Dreiborner Hochfläche erreicht man am besten von Erkensruhe aus, das etwa 3 Kilometer südlich von Einruhe liegt. Nach Erkensruhe verkehrt werktags ein Bus ab Simmerath und via Einruhe, ein weiterer hält an der Hauptstraße nach Gemünd. Die Haltestelle Erkensruhe Abzweigung ist ca. 2,2 Kilometer vom Ort entfernt. Dreiborn, auf der anderen Seite der Hochfläche gelegen, ist natürlich auch mit dem Bus ab Schleiden oder Gemünd erreichbar.